Stephen King. Dead Zone. Das Attentat. Aus dem Amerikanischen von Joachim Körber, auf Grundlage einer Übersetzung von Alfred Dunkel. Gelesen von David Nathan. Eine Produktion von Random House Audio.